Fünftes Buch, drittes Kapitel, viertes Kapitel. Von Geschichte des Agathon, Teil 1. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon, Teil 1 von Christoph Martin Wieland. Fünftes Buch, drittes Kapitel, viertes Kapitel. Drittes Kapitel. Natürliche Geschichte der platonischen Liebe. Die Quelle der Liebe, sagt Zoroaster, oder hätte es doch sagen können, ist das Anschauen eines Gegenstandes, der unsere Einbildungskraft bezaubert. Der Wunsch, diesen Gegenstand immer anzuschauen, ist der erste Grad derselben. Je bezauberter dieses Anschauen ist und je mehr die an dieses Bild der Vollkommenheit angeheftete Seele daran zu entdecken und zu bewundern findet, desto länger bleibt sie in den Grenzen dieses ersten Grades der Liebe stehen. Dasjenige, was sie hierbei erfährt, kommt anfangs demjenigen außerordentlichen Zustand ganz nahe, den man Verzückung nennt. Alle andern Sinnen, alle tätigen Kräfte der Seele scheinen stille zu stehen, und in einen einzigen Blick, worin man keiner Zeitfolge gewahr wird, verschlungen zu sein. Dieser Zustand ist zu gewaltsam, als dass er lange dauern könnte. Langsamer oder schneller macht er dem Bewusstsein eines unaussprechlichen Vergnügens Platz, welches die natürliche Folge jenes ekstatischen Anschauens ist, und wovon, wie einige Adepten uns versichert haben, keine andere Art von Vergnügen oder Wollust uns einen bessern Begriff geben kann, als der unreine und düstere Schein einer Pechfackel von der Klarheit des unkörperlichen Lichts, worin ihrer Meinung nach die Geister als in ihrem Elemente leben. Dieses innerliche Vergnügen äußert sich bald durch die Veränderungen, die es in dem mechanischen Teil unsers Wesens hervorbringt. Es wallt mit hüpfender Munterkeit in unseren Adern, es schimmert aus unseren Augen, es gießt eine lächelnde Heiterkeit über unser Gesicht, gibt allen unseren Bewegungen eine neue Lebhaftigkeit und Anmut, stimmt und erhöht alle Kräfte unserer Seele, belebt das Spiel der Fantasie und des Witzes und kleidet sozusagen alle unsere Ideen in den Schimmer und die Farbe der Liebe. Ein Liebhaber ist in diesem Augenblicke mehr als ein gewöhnlicher Mensch. Er ist, wie Plato sagt, von einer Gottheit voll, die aus ihm redet und wirket. Und es ist keine Vollkommenheit, keine Tugend, keine Heldentat so groß, wozu er in diesem Stande der Begeisterung und unter den Augen des geliebten Gegenstandes nicht fähig wäre. Dieser Zustand dauert noch fort, wenn er gleich von demselben entfernt wird und das Bild desselben, das seine ganze Seele auszufüllen scheint, ist so lebhaft, daß es einiger zeit bedarf bis er der abwesenheit des urbildes gewahr wird aber kaum empfindet die seele diese abwesenheit so verschwindet jenes vergnügen mit seinem ganzen zaubergefolge man erfährt in immer zunehmenden graden das gegenteil von allen würkungen der vorbesagten begeisterung und derjenige der vor kurzem mehr als ein mensch schien scheint nun nichts als der schatten von sich selbst ohne leben ohne geist zu nichts geschickt als in einöden wildnissen wie ein gespenst umher zu irren den namen seiner göttin in felsen einzugraben und den tauben bäumen seine schmerzen vorzuseufzen ein kläglicher zustand in wahrheit wenn nicht ein einziger blick des gegenstandes von dem diese seltsame bezauberung herrührt hinlänglich wäre in einem wink diesem schatten wieder einen leib dem leib eine seele und der seele diese begeisterung wieder zu geben durch welche sie ohne beobachtung einiger stufenfolge von der verzweiflung zu unermeßlicher wonne übergeht wenn agathon dieses alles nicht völlig in so hohem grad erfuhr als andere seiner art so muß es vermutlich allein dem einflusse beigemessen werden welche seine geliebte psyche noch in dasjenige hatte was in seinem herzen vorging allein wir müssen gestehen dieser einfluß wurde immer schwächer die lebhaften farben womit ihr bild seiner einbildung bisher vorgeschwebt hatte wurden immer matter und anstatt daß ihn sonst sein herz an sie erinnerte mußte es itzt durch einen zufall geschehen endlich verschwand dieses bild gänzlich Psyche hörte auf, für ihn da zu sein. Ja, kaum erinnerte er sich alles dessen, was vor seiner Bekanntschaft mit der schönen Danae vorgefallen war, anders als wie ein erwachsener Mensch sich seiner ersten Kindheit erinnert. Es ist also leicht zu begreifen, daß seine ganze vormalige Art zu empfinden und zu sein einige Veränderung erlitt und die Farbe und den Ton des Gegenstandes bekam, der mit einer so unumschränkten Macht über ihn herrschte. Sein ernsthaftes Wesen machte nach und nach einer gewissen Munterkeit Platz, die ihm vieles, das er ehemals gemißbilliget hatte, in einem günstigern Lichte zeigte. Seine Sittenlehre wurde unvermerkt freier und gefälliger, und seine ehemaligen Freunde, die ätherischen Geister, wenn sie ja noch einigen Zutritt bei ihm hatten, mußten sich gefallen lassen, die Gestalt der schönen Danae anzunehmen, um vorgelassen zu werden. Vor Begierde, der Beherrscherin seines Herzens zu gefallen, vergaß er, sich um den Beifall unsichtbarer Zuschauer seines Lebens zu bekümmern, und der Zustand der verkörperten seelen deuchte ihn nicht mehr so beneidenswürdig, seitdem er ohne seinen leib abgelegt zu haben im anschauen dieser irdischen göttin ein vergnügen genoß, welches alle seine einbildungen überstieg. Der wunsch, immer bei ihr zu sein, war nun erfüllt. Dem zweiten, der auf diesen gefolgt sein würde, dem Verlangen, ihre Freundschaft zu besitzen, war sie selbst gleich anfangs großmütigerweise zuvorgekommen, und die verbindliche und vertraute Art, wie sie etliche Tage lang mit ihm umging, ließ ihm von dieser Seite nichts zu wünschen übrig. Da er nun ihre Freundschaft hatte, so wünschte er auch ihre Liebe zu haben. Ihre Liebe? Ja, aber eine Liebe, wie nur die Einbildungskraft eines Agathons fähig ist, sich vorzustellen. Kurz, da er anfing zu merken, daß er sie liebe, so wünschte er, wieder geliebt zu werden. Allein er liebte sie mit einer so uneigennützigen, so geistigen, so begierdefreien Liebe, daß sein kühnster Wunsch nicht weiter ging als in jener sympathetischen Verbindung der Seelen mit ihr zu stehen, wovon ihm Psyche die Erfahrung gegeben hatte. Wie angenehm, dachte er, wie entzückungsvoll, wie sehr über alles, was die Sprache der Sterblichen ausdrücken kann, müsste eine solche Sympathie mit einer Danae sein, da sie mit Psychen schon so angenehm gewesen war. Zum Unglück für unsern Platoniker war dies ein Plan, wozu Danae sich nicht so gut anließ, als er es gewünscht hatte. Denn sie fuhr immerfort, sich in den Grenzen der Freundschaft zu halten. Es sei nun, daß sie nicht geistig genug war, sich von der intellektuellen Liebe einen rechten Begriff zu machen, oder daß sie es lächerlich fand, in ihrem Alter und mit ihrer Figur eine Rolle zu spielen, welche sich nur für Personen, die im Bade keine Besuche mehr annehmen, zu schicken schien. Zwar hatte sie zu viel Bescheidenheit, sich über diesen letztern Punkt deutlich zu erklären, aber es fehlte ihr doch nicht an Wendungen, ihm ihre Gedanken von der Sache auf eine feine Art zu verstehen zu geben. Gewisse kleine Nachlässigkeiten in ihrem Putz, ein verräterischer Zephyr oder ihr Sperling, der, wenn sie neben Agathon auf einer Ruhebank saß, mit mutwilligem Schnabel an dem Gewand zerrte, das zu ihren Füßen herabfloß, schienen oft seiner ätherischen Liebe spotten und ihm Aufmunterungen geben zu wollen, deren ein minder bezauberter Liebhaber nicht bedurft hätte. Sie hatte Ursache, mit dem Erfolg dieser kleinen Kunstgriffe zufrieden zu sein. agathon, welcher gewohnt war, den leib und die seele als zwei verschiedene wesen zu betrachten und in dessen augen danae eine geraume zeit nichts anders als nach dem ausdruck des guidi eine himmlische schönheit in einem irdischen schleier gewesen war, vermengte diese beiden wesen je länger je mehr in seiner vorstellung mit einander, und er konnte es desto leichter, da in der tat alle körperlichen schönheiten seiner göttin so beseelt und alle schönheiten ihrer seele so verkörpert waren, daß es beinahe unmöglich war, sich die einen ohne die andern vorzustellen. Dieser Umstand brachte zwar keine wesentliche Veränderung in seiner Art zu lieben hervor, doch ist gewiss, daß er nicht wenig dazu beitrug, ihn unvermerkt in eine Verfassung zu setzen, welche die Absichten der schlauen Danae mehr zu begünstigen als abzuschrecken schien. O du, für den wir aus großmütiger Freundschaft uns die Mühe gegeben haben, dieses dir allein gewidmete Kapitel zu schreiben, halte hier ein und frage dein Herz. Wenn du eine Danae gefunden hast, armer Jüngling, welche Molly Seagrim kann es nicht in deinen bezauberten Augen sein? Und du verstehest den Schluss dieses Kapitels, so kommt unsere Warnung schon zu spät. Du bist verloren. Fliehe in diesem Augenblicke, fliehe und ersticke den Wunsch, sie wieder zu sehen. Wenn du dies nicht kannst, wenn du, nachdem du diese Warnung gelesen, nicht willst, so bist du kein Agathon mehr, so bist du, was wir andern alle sind. Tue, was du willst, es ist nichts mehr an dir zu verderben. Viertes Kapitel. Neue Talente der schönen Danae. Danae war weit entfernt, gleichgültig gegen die Vorzüge des Callias zu sein oder, die Sache unverhohlen zu sagen, es kostete ihr vielmehr einige Mühe, ihm zu verbergen, wie sehr sie von seiner Liebe gerührt war und wie gern sie sich dieselbe zunutze gemacht hätte. Allein aus einem Agathon einen Alcibiades zu machen, konnte nicht das Werk von etlichen Tagen sein, zumal da er durch unmerkliche Schritte und ohne, dass sie selbst etwas dabei zu tun schien, zu einer so großen Veränderung gebracht werden musste, wenn sie anders dauerhaft sein sollte. Die große Kunst war also, unter der Maske der Freundschaft seine Begierden zu eben der Zeit zu reizen, da sie selbige durch eine unaffektierte Zurückhaltung abzuschrecken schien. Allein auch dies war nicht genug. Er musste vorher die Macht verlieren, zu widerstehen, wenn der Augenblick einmal gekommen sein würde, da sie die ganze Gewalt ihrer Reizungen an ihm zu prüfen entschlossen war. Eine zärtliche Weichlichkeit musste sich vorher seiner ganzen Seele bemeistern, und seine in vergnügen schwimmenden sinne mußten von einer süßen unruhe und wollüstigen sehnsucht eingenommen werden ehe sie es wagen durfte einen versuch zu machen der wenn er zu früh gemacht worden wäre gar leicht ihren ganzen plan hätte vereiteln können. Zum Unglück für unsern Helden ersparte ihr die magische Kraft seiner Einbildung die Hälfte der Mühe, welche sie aus einem Übermaß von Freundschaft anwenden wollte, ihm die Verwandlung, die mit ihm vorgehen sollte, zu verbergen. Ein Lächeln seiner Göttin war genug, ihn in Vergnügen zu zerschmelzen. Ihre Blicke schienen ihm einen überirdischen Glanz über alle Gegenstände auszugießen und ihr Atem der ganzen Natur den Geist der Liebe einzuhauchen. Was musste also aus ihm werden, da sie zu Vollendung ihres Sieges alles anwendete, was auch den unempfindlichsten unter allen Menschen zu ihren Füßen hätte legen können. Agathon wußte noch nicht, daß sie die Laute spielte und in der Musik eine ebenso große Virtuosin als in der Tanzkunst war. Die ländlichen Feste und Lustbarkeiten, in deren Erfindung er unerschöpflich war, gaben ihr Anlass, ihn durch Entdeckung dieser neuen Reizungen in Erstaunen zu setzen. Es ist billig, sagte sie zu ihm, daß ich deine Bemühungen, mir Vergnügen zu machen, durch eine Erfindung von meiner Art erwidere. Diesen Abend will ich dir den Wettstreit der Sirenen mit den Musen geben, ein Stück des berühmten Damons, das ich noch von Aspasiens Zeiten übrig habe und das von den Kennern für das Meisterstück der Tonkunst erklärt wurde. Die Anstalten sind schon dazu gemacht, und du allein sollst der Zuhörer und Richter dieses Wettgesangs sein. Niemals hatte dem Agathon eine Zeit länger gedäucht als die wenigen Stunden, die er in Erwartung dieses versprochenen Vergnügens zubrachte. Danae hatte ihn verlassen, um durch ein erfrischendes Bad ihrer Schönheit einen neuen Glanz zu geben. Indessen, daß er die verschwindenden Strahlen der untergehenden Sonne einen nach dem andern zu zählen schien. Endlich kam die angesetzte Stunde. Der schönste Tag hatte der anmutigsten Nacht Platz gemacht, und eine süße Dämmerung hatte schon die ganze schlummernde Natur eingeschleiert, als plötzlich ein neuer zauberischer Tag von einer unendlichen Menge künstlich versteckter Lampen verursacht, den reizenden Schauplatz erhellte, welchen die Fee des Orts zu diesem Lustspiel hatte zubereiten lassen. Eine mit Lorbeerbäumen beschattete Anhöhe erhob sich aus einem großen, spiegelhellen Teiche, der mit Marmor gepflastert und ringsum mit Myrten und Rosenhecken eingefasst war. kleine quellen schlängelten den lorbeerhain herab und rieselten mit sanftem gemurmel in den teich hinab an dessen ufer hier und da kleine grotten mit korallenmuscheln und andern seegewächsen ausgeschmückt hervorragten und die wohnung der nymphen dieses wassers zu sein schienen. Ein kleiner Nachen in Gestalt einer Perlenmuschel von einem marmornen Triton emporgehalten stand der Anhöhe gegenüber am Ufer und war der Sitz, auf welchem Agathon als Richter dem Wettgesang zuhören sollte. Ende von fünftes Buch, viertes Kapitel.